Wer war flink wie der Wind? Der Fetzer! Wer war schlau wie ein Fuchs? Der Fetzer! Wer hat Neues aufgemischt? Der Fetzer! Der Fetzer! Das Schicksal seinen Lauf. Wuchs er unschuldig unter Dieben auf. Er kannte keine Angst, hatte immer einen Plan. Stand nicht still, stellte immer etwas an. Flinker Griff mit schnellen Händen. Er klaute, was nicht festgeklebt. Der Junge wird noch böse enden. Matthias grinste. Knack. Schlüssel braucht er nicht. Oh nein! Der Fetzer schlau. Stich einfach rein. Die Wächter schliefen, die Stadt war still, als der Fetzer stahl, und zwar ganz viel. Am Morgen rief man unglaublich, hey! Schon wieder der Fetzer. Oje, oje! Fetzer, Fetzer! Ruft die Stadt im Chor. Fetzer, Fetzer! Tönt es bis zum Obertor. Diebe macht. War er zu schlau? Vielleicht. Zu wild? Bestimmt. Doch irgendwann war Schluss mit Spaß. Man schnappte ihn und das war krass. Hoch in den Neusser Gefängnisturm. Allein, kalt verlassen bei Wind und Sturm. 7 Meter ging es runter. Wer traut sich das? Der Fetzer dachte, ich spring und das wird krass. Lernen wir? Verbrechen lohnt sich nicht. Aber Mut und Köpfchen? Die schon. Das war die Geschichte vom Fetzer, dem Bengel, ein Schlaukopf, ein Dieb, doch sicher kein Engel.